Morning, good morning, good morning again. Wieder einmal, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Do you know, I use this example a lot of times, which I heard my good friend Mike Bickle say. Weißt du, ich habe dieses Beispiel sehr oft verwendet, das mein guter Freund Mike Bickle erzählt. There are very few people in the whole world that I know that have such a deep passion for Jesus. Es gibt sehr wenige Menschen auf der Welt, die ich kenne, die so eine tiefe Leidenschaft für Jesus haben. In fact, I always said I've never personally met anybody who I consider more humble than Mike. Ich habe immer gesagt, dass ich nie jemanden getroffen habe, der demütiger ist als Mike. Decades of humility and faithfulness in serving the Lord. Jahrzehnte von Barmherzigkeit und Treue im Dienst für den Herrn. So here is the example that Mike has used. Hier ist das Beispiel, das Mike gebrauchte. He said, can you imagine that you are the bride and you are marrying this very, very wealthy billionaire? Er sagte, kannst du dir vorstellen, dass du die Braut bist und diesen sehr, sehr wohlhabenden Milliardär heiratest? Your life was hopelessly lost. Dein Leben war hoffnungslos verloren. You were this poor, poverty-stricken girl. Du warst dieses arme, kleine Mädchen. But this billionaire falls in love with you. Aber dieser Milliardär verliebt sich in dich. Marries you. Er heiratet dich. And then comes the day of the wedding. Der Tag der Hochzeit kommt. You walk down the altar, walk down the aisle. Er geht den Gang zum Altar hinunter. And as you, the bride, walks down the aisle to the altar, und als du, die Braut, zum Altar gehst, suddenly say to the bridegroom, sagst du plötzlich zum Bräutigam, tell the guy to hurry up, tell the guy to hurry up. Sag dem Kerl, er soll sich beeilen, sag ihm, er soll sich beeilen. Tell him to quickly, quickly, quickly do the ceremony. Sag ihm, er soll die Zeremonie schnell, schnell, schnell durchziehen. I can't wait to finally be legally your wife so I can use your credit card. Ich kann es kaum erwarten, endlich offiziell deine Frau zu sein, damit ich deine Kreditkarte benutzen kann. So I can take the stuff that belongs to you and now it belongs to me too. Und alles, was dir gehört, auch nehmen kann, weil es dann auch mir gehört. As you enter the covenant of marriage, of course what belongs to him now belongs to you. Sobald du in den Bund der Ehe eintrittst, gehört logischerweise auch alles dir, was ihm gehört. But can you imagine if the bride wants to marry him just for the stuff and not for him? Kannst du dir vorstellen, wenn die Braut ihn nur wegen seiner Sachen, nicht wegen ihm selber heiratet? And this is how so many people have become what we call Christians. Yes. Und genau so sind viele Menschen geworden. Wir nennen sie Christen. Just add Jesus in your life and you will be blessed and you will be happy and you will be wealthy and prosperous. Einfach Jesus zu deinem Leben hinzufügen und du wirst gesegnet, glücklich, reich und wohlhabend sein. Listen, of course, the consequence of salvation in the new covenant is prosperity, blessing, victory. Yes, yes, yes, a million times. Hör zu, natürlich sind die Konsequenzen der Errettung im neuen Bund Wohlstand, Segnungen und Sieg. Ja, ja, ja, tausendmal ja. The consequence. Das ist die Konsequenz. In the heart of the Lord there's a cry who says, I want my people. Im Herzen des Herrn ist ein Schrei, der sagt, ich will mein Volk. So don't allow anybody to take ownership of your life and you don't take it yourself either. Erlaube also niemanden, dein Leben zu besitzen und du tust es auch selber nicht. That great man of God, the Apostle Paul, dieser großartige Mann Gottes, Apostel Paulus, as he stood before the elders of the church in Ephesus, als er vor den Ältesten der Gemeinde in Ephesus stand, and he knew that they would never see him again because he knew that he would soon die, und er wusste, dass sie ihn nie mehr wiedersehen würden, weil er bald sterben würde, because the death of the martyr was waiting him, da der Märtyrertod auf ihn wartete. So he gathered together the elders of this incredible church, and here's what he said to them. Er rief die Ältesten dieser unglaublichen Gemeinde zusammen und sagte ihnen Folgendes. He said, I want you to take care of yourself and of all the flock. Ich möchte, dass ihr euch um euch selbst kümmert und um die ganze Herde, among which the Holy Spirit has made you overseer, für die euch der Heilige Geist zu Aufsehern gemacht hat. To shepherd the church of God, and now look what he says after this. Um die Gemeinde Gottes zu führen und schau, was er danach sagt. Which he purchased with his own blood. Die er mit seinem eigenen Blut erkauft hat. Who purchased the church? Wer kaufte die Gemeinde? How dare human beings take ownership of a church that Jesus paid for? Wie können es Menschen nur wagen, die Kontrolle der Gemeinde zu ergreifen, für die Jesus bezahlt hat? Listen. Hör zu. I hope that through these devotions you can hear the cry of the great shepherd of our souls, which is Jesus Christ. Ich hoffe, du hörst durch diese Andachten den Schrei des großen Hirten unserer Seelen, Jesus Christus. Who says, Do you know what high price I paid so that I can have you? Der sagt, weißt du, welch hohen Preis ich bezahlt habe, damit ich dich haben kann? Peter says it like this. Petrus sagt es wie folgt. We were not purchased with gold or silver, but with the precious blood of Jesus Christ. Wir wurden nicht mit Gold oder Silber gekauft, aber mit dem wertvollen Blut von Jesus Christus. You are so valuable that God didn't pay for you with money or gold or silver or diamond. Du bist so wertvoll, dass Gott nicht mit Geld, Silber, Gold oder Edelsteinen bezahlt hat. He paid with his own blood, with his own life. Er bezahlte mit seinem eigenen Blut, mit seinem eigenen Leben. Why? Warum? One died for all, so that those who live no longer live for themselves, but for him who died for them. Einer ist für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr für sich selber leben, sondern für ihn, der für sie gestorben ist. So his blood was poured out so that he could purchase you for himself. Sein Blut wurde also ausgeschüttet, damit er dich für sich kaufen konnte. All over the place where I've been, überall, wo ich gewesen bin, I've seen a self-focused, self-centered gospel being preached. Wurde ein selbstzentriertes und selbstsüchtiges Evangelium gepredigt. You know, in America we call it seeker-friendly church. In Amerika nennen wir es Kirchenversammlungen, die dem weltlichen Leben so nahe stehen. And it's a very common term in America. Und das ist ein wirklich gebräuchlicher Ausdruck in Amerika. Ich könnte Gemeinden und Pastoren nennen, aber das möchte ich nicht tun. But in 2014, January 12, am 12. Januar 2014, I had an encounter where God spoke to me 56 minutes in a voice that I heard thundering in my spirit so loud. Hatte ich eine Begegnung mit Gott und er sprach zu mir 56 Minuten lang in einer Stimme, die in meinem Herzen wie Donner zu hören war. He spoke to me about world events, about future things, about churches. He gave me names, he gave me places. Er sprach zu mir über Geschehnisse in der Welt, zukünftige Dinge, über Gemeinden. Er gab mir Namen und Orte. And I wrote it all down in my diary. Ich habe das alles in mein Tagebuch geschrieben. One of the things he said to me was this. Eines der Dinge, die er zu mir sagte, war folgendes. And it was not Jesus speaking, but God the Father. Es war nicht Jesus, der sprach, es war Gott der Vater. He said, Son, I am very deeply grieved with the seeker-friendly churches. Sohn, ich bin tief betrübt über diese Kirchenversammlungen, die dem weltlichen Leben so nahe stehen. And he said, because they take the people away from my son. Weil sie die Menschen von meinem Sohn wegziehen. They make the people the focus and not my son. Sie legen den Fokus auf Menschen und nicht auf meinen Sohn. Listen. Hör zu. God even gave me names of pastors of mega churches that he's deeply, deeply grieved. Gott gab mir Namen von Pastoren und von riesengroßen Gemeinden, über die er zutiefst betrübt ist. So I want you to understand. Ich möchte, dass du verstehst. The one who paid with his blood has a right to have her. Derjenige, der mit seinem Blut bezahlt hat, der hat auch das Recht, sie zu haben. See you tomorrow. Bis morgen.